Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke wird uns die Filme Hell und The Guard vorstellen, die ab morgen in den Kinos laufen. Schönen guten Tag, Frau Lewicke. Guten Tag. In Deutschland werden ja inzwischen Vampirfilme gedreht, es werden Science-Fiction-Filme gedreht. Also es scheint so, dass junge Regisseure das Genre-Kino entdeckt haben. Und jetzt gibt es auch noch einen Katastrophenfilm aus Deutschland, Hell von Tim Fehlbaum. Der Titel Hell ist ja doppeldeutig, also mal Englisch, mal Deutsch zu lesen. Ist diese Doppeldeutigkeit auch im Film drin? Ja, auf alle Fälle. Und zwar, wenn man ins Kino geht, wenn der Film anfängt, dann muss man sich tatsächlich erstmal an das helle Licht gewöhnen. Das ist ganz gleißend, blinzend. Und dann irgendwann entdeckt man so schemenhaft Bäume, die keine Blätter mehr haben. Man sieht eine Autobahn, wo gar keine Autos mehr fahren. Und dann sieht man auf einmal ein Auto, die Kamera geht ins Wageninnere und da sieht man Leute, die präparieren sich für ihren Ausstieg. Die schwitzen unglaublich, die ziehen dann Brillen auf, wickeln ihre Gesichter ein und man bekommt mit, dass sie eben gegen die Hitze kämpfen müssen, dass sie Wasser suchen und dann gehen sie in eine Tankstelle rein und da ist schon so eine unglaubliche Spannung in der Luft, dass man einfach merkt, dass da was geschehen ist. Dann ist von der Erderwärmung die Rede, dass das Ganze im Jahr 2016 spielt. Also in so ganz wenigen Einstellungen ist man wirklich in der Hölle, in der Apokalypse, wie Tim Fehlbaum das macht. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Ich habe ein kurzes Interview mit ihm gesehen und da hat er sich auf einen Tipp von Roland Emmerich berufen, der ja durch seine Untergangsfilme bekannt geworden ist. Nimm viel Staub in dem Film, hat er sich daran gehalten. Ja, das ist unglaublich, weil, wie gesagt, die ganze Erde, alles ist von diesem Staub überdeckt, auch das Auto. Und dadurch kriegt man einfach das Gefühl, dass das alles schon auch so jahrelang sein muss, diese Hitze, dass diese Menschen sich schon so lange durch diese Katastrophe schleppen. Und wie er dann einfach das auch macht, wie dieses Genre dann ausnutzt, um diese großen Fragen inmitten dieser Staubwolke zu stellen. Hilft man sich jetzt gegenseitig oder geht man alleine seinen Weg? Also da werden ganz existenzialistische Fragen aufgeworfen. Gleichzeitig ist der Film unheimlich spannend gedreht, weil man nie weiß, wo die Kamera ist. Die versteckt sich dann hinter mal einem Baumstamm, dann ist sie wieder woanders. Also man spürt, dass diese vier Helden, die wir da verfolgen, dass die auch gejagt werden von wem. Und man weiß lange Zeit nicht, von wem sie eigentlich gejagt werden. Und das sind alles wirklich so minimale Mittel. Und das zeigt einfach mal, dass man für so ein Science-Fiction gar nicht viel Geld braucht, sondern man braucht einfach eine Vision. Und die hat dieser Regisseur ganz eindrücklich wirklich in Szene gesetzt. Ja, und das ist ja sein Regiedebüt, oder? Das ist, damit kommt er jetzt gerade erst raus und hat gleich Schauspieler wie zum Beispiel Hannah Herzsprung, Angela Winkler oder Lars Eidinger verpflichten können? Super. Wie kommen die raus angesichts der Katastrophe? Hannah Herzsprung hat mich unheimlich an Sigourney Weaver erinnert, an Alien. Die ist eine reine Körperarbeiterin. Die will einfach nur noch überleben. Die rennt und ist nie aus der Puste. Also dieser Überlebenswille ist wirklich unglaublich. Lars Eidinger spielt so eher den Feigling, aber der macht das so glaubhaft, dass ich eigentlich glauben würde, ich wäre in so einer Situation eher wie Lars Eidinger. Und mit Angela Winkler kommt ja so eine Theatersprache, sowas ganz Stilisiertes rein und das passt aus, weil passt auch sehr gut, weil die so einen archaischen Bauernhof führt. Erst denkt man, oh, das könnte die Rettung sein, aber dann merkt man, man ist eigentlich hier wieder im tiefsten Mittelalter angefangen, vor unserer Zivilisation. Und da hat der Film dann auch noch so eine kulturkritische Komponente, wie schnell eigentlich unsere Zivilisation angesichts von so einer Katastrophe zusammenbrechen kann. Und das ist auch nicht überzogen. Das ist überhaupt nicht überzogen. Es ist alles so ganz beiläufig verhandelt. Also eine Empfehlung, Hell von Anke Lewicke. Und der nächste Film ist auf der Berlinale eine Empfehlung gewesen. Der ist da schon sehr gut angekommen. The Guard von John Michael McDonough. So, es geht um Polizisten, aber Polizistenfilme haben wir ja nun eigentlich auch schon mehrere gesehen. Ja, ist aber immer interessant, was so ein Regisseur sich noch zum Polizisten einfallen lässt. Und mir hat hier schon wirklich die Auftaktszene unheimlich gut gefallen. Wir sehen drei Jungs im Auto tagsüber, die sind total besoffen. Man hört laut die Musik, Schnitt. Dann sieht man unseren Helden, den Polizisten, in seinem Auto schlafen. Dann hört man einen Krach. Man weiß, Autounfall. Er fährt dahin. Er stellt fest, dass die Jungs tot sind. Dann guckt er in den Taschen, findet Drogen, sagt sich, die werfe ich weg, damit die Mutter nicht noch schockierter ist, aber dann nimmt er auch eine dieser Drogen. Und damit ist dieser Typ schon umschrieben. Das ist so ein Zyniker, wie man ihn ein bisschen vielleicht auch aus dem Film Noir kennt. Und dieser Brendan Gleeson, der spielt den auch so toll, der ist so bildfüllend. Und man merkt, der hat schon alles gesehen, aber dann wundert man sich die ganze Zeit, was kann er eigentlich in dieser irischen Landschaft schon alles erlebt haben. Aber das bleibt so das Rätsel, überhaupt wie man den nächsten Schritt dieser Figur nie berechnen kann. Also der ist so ganz widersprüchlich. Dann geht er seine Mutter im Altersheim besuchen, redet mit ihr über russische Romane und dann nimmt er sich hinterher wieder Prostituierte. Und so unorthodox geht er auch in der Lösung seiner Fälle vor. Ist der Film auch so unorthodox? Ja, auf alle Fälle. Der ist unheimlich lakonisch gehalten, so kurz auch immer geschnitten. Also dann kriegt dieser Polizist noch jemanden aus Amerika, der wird dann von Don Cheadle zur Verfügung gestellt. Es geht um großen Drogenkomplott, der gelöst werden muss. Und man spürt so richtig dann, den ärgert er erstmal mit unheimlich rassistischen Sprüchen. Und dann hält die Kamera immer auf das Gesicht von Brendan Gleeson. Man spürt so richtig diese diebische Freude. Und dann ist man so bei dieser Figur. Und so ist der Film immer die ganze Zeit gehalten, dass er einmal ganz schnell erzählt und dann aber sich immer wieder die Zeit lässt, sodass der Witz und der Humor so richtig das ganze Bild ausfüllen können. Also diese Woche hat man die Qual der Wahl, was die Filme angeht, oder man geht am besten in beide. Zwei Empfehlungen, Hell heißt er einfach, Hell und The Guard. Beide laufen ab Donnerstag. Vielen Dank, Anke Lewicke. Deutschlandradio.